Abschnitt 14 aus Miniaturen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Miniaturen von Karl Hauptmann. Das Fest des Genius. In den weiten Sälen lag blendender Glanz, ein Stimmengewirr und Lachen und Funkeln. Münder, zart wie Rosenblätter, mit frohen, jungen Zahnreihen, die sich ansaugten an die Dinge, wenn sie liebten, und die jetzt achtlos lachend geöffnet standen, mitten in der Fülle der Blumen und Früchte. Augen, die heimliches Feuer gaben und flüchtig die silberglänzenden Statuetten sahen, die auf den Tafeln zwischen Fruchtkörben und Rosengewinden aufgebaut, fast versanken. Lachen und Stimmengewirr wie ein nie endendes Gemurmel, das nur manchmal ein wenig noch anschwoll oder ebbte. Männer in Bärten, Junge mit glänzenden Stirnen, und Alte, mit Augen voll unsicheren Glanzes, saßen befrackt zwischen lose hängenden, quellenden Spitzenroben. Die Haarbauten der Frauen in Blumen und Steinen schienen ewig zu schwanken und warfen aus ihren Steintränen stilles, spitzes Leuchten aus heimlichem Dunkel. Diener kamen in Reihen und brachten Türme von Speisen. Gläser und Becher standen in Blut und Golde funkelnd oder schäumend vollgefüllt vor einem jeden. Kränze aus tausend lichten Flammen schwebten unsichtbar gehalten unter den Wölbungen im Raume. Das Auge fand nicht Ruhe, wohin es irrte. Eine zitternde Unrast, eine Festfreude, so nannten sie es, eine drängende Unruh, dass jeder dann und wann hierhin und dorthin sich beugte, hierhin und dorthin ein Wort hinausgab, in den Wirbel. Die Gläser klirrten und klangen, manche Junge fühlte flüchtig die Kühle des Weines an den Lippen, wie heimliche Erlösung, einen Augenblick aus all dem Fieber und der Erwartung. Alte mit weißen, vollen Scheiteln, die stolz saßen in dem Festleben, lachten mit Würde hin, auf kurze Ferne, wie um zuzustimmen zu einer unsichtbaren Schönheit. Die weißen, lichten Schultern von Spitzen gerahmt, die leuchtenden Busen hoben und senkten sich achtlos, wie fiebernd, in dem tollen Leben der Stunde. Eine Festfreude, so nannten sie es. Weiche, glutleuchtende Teppiche waren hingebreitet, die Wände glänzten in purpurnen Damasten, reiche Bilder von seligen Frauen tizianischer Gnade und Fülle, die ewigen Lebensgesänge in Glut und Farbe von Rubens, lachten zwischen den hohen Silberspiegeln, und um die Wölbungen der Fenster quollen bunte, schwere Faltenwürfe. Inmitten der Tafel saß ein junger Mann, der bleich aussah, zernagte Züge hatte und sich unruhig über die Augen strich, wie um das Bild des Glanzes zu verscheuchen wie einen Schleier. In Kummer schien er, ein vornehmer Junger, zernagt, ein Auge, das wie ein Dolch stechen konnte, fast in südlicher Glut, und trauern konnte wie eine Wolke. Ein seltsam in sich gesunkener, der kränklich aussah und der oft zum Glase griff und mit einer Gier aß und trank wie in heimlicher Angst. Dieser Jüngling war das gute Gewissen. Neben ihm saß eine strahlende, blendend weiß in ihrem Perlenkleide, das ihr wie Tropfen all überall um die schlanke Gestalt floss. Der weiche, junge Busen schimmerte wie Apfelblüte. Aus ihren Augen, die blau waren wie zärtliche Steine und heiter umrahmt von lachenden, losen Zügen, zuckten Lockrufe. Die Zähne blinkten wie Perlen in einem Rosenblatt und die seelenreinste Lilienhand bewegte die übermütigste Schelmenlust. Aber der junge Mann sah fast aus wie erstorben im Angesicht, so bleich und fahl, stach die Farbe seiner Züge ab gegen das Schimmern der Jungen. Er grub in sich, er strich sich über die Augen, um Bild und Glanz zu verscheuchen und sah sich nicht um. Er hatte ein junges, noch flaumiges, schönes Gesicht, Augen, die jetzt wie einer Eule Augen ins Licht sahen, geblendet, aber die aus der Tiefe doch versengen konnten, heimlich glimmende Kohlen. Er hatte ewig gesessen in dem Lärmen und Wirren und gelauscht in sich. Dieser Jüngling klang ungehört hinein wie ein dunkler Ton in die laute Freude, wie ein tiefer Schatten ins Blenden. Die strahlende Jüdin, die ihm zur Seite saß, begann immer mehr Fest und Glanz zu vergessen und fing auch zu trauern an. Es war ihr langsam aufgestiegen im heimlichen Hinsehen auf die Last, die in dem finsteren Grub, den sie vergeblich gelockt und gekirrt hatte. Sie wusste, dass der Junge ein Künstler war. Alle wussten es. Alle wussten, dass man etwas von ihm erwarten durfte. Aber niemand wusste, dass er das gute Gewissen war. In ihm raunte und rann in dem Lärmen und Lachen, Klirren und Aufbrausen von Stimmen, die Sehnsucht nach stillen Gesängen. Er hatte längst einsam in Gesichten gesessen. Er strich jetzt mit ängstlicher Bildnerhand neu über die Augen, um Rauschen und Blenden wegzustreichen wie Nebelschleier. »Ich komme nur langsam zu mir«, sagte er fast mit entschuldigendem Ton. Und dann lachte er verlegen und sagte gütig, »zu des Genius Ehren.« Nun wurde es auch der Blühenden klar, dass man die 100-Jahr-Feier eines Genius beging. Wie eine Röte stieg es in die aschfahlen Züge des Jünglings. Wie eine Röte stieg es in die schimmernden Züge der Jungen. Und sie begann, in sich zu horchen. Die Lose neben dem Nagenden hatte Lieder in der Seele schlafen. Und wie der Jüngling, den Namen des Genius genannt, sprang ein Seelenklang heimlich in ihr auf, den niemand sonst hörte. Nur wer die Sehnsucht kennt. Heimlich von einer Seele gesungen, einer einzigen Seele weit und breit. Das Lied war aufgegangen in ihr. Sie hatte Fest und Glanz vergessen und fing zu trauern an mit den heimlichen Klängen des Liedes. Nur wer die Sehnsucht kennt. Aber niemand achtete auch auf sie. Niemand konnte es hören. Niemand konnte ahnen, dass da aus einer Seele in Lärm und Gelächter, in Prunk und Blenden, während die silbernen Schüsseln kreisten und die lachenden Lippen im Festjubel an eisklaren Bechern tranken, heimlich die Seele des Genius klingen und quellen würde, wie eine Quelle, die sich durch Sand und Geröll endlich ans Licht hebt. Über die bleichen Züge des Gequälten ging eine leise Freude, denn er hatte es gehört, eine leise Freude, die gleich stumm wurde, obwohl nun der Quell ergraben war und der Ton nicht mehr starb in dem rauschenden, strahlenden Getümmel. Jemand hatte nun mit voller Stimme laute Worte in die Luft gegeben und den Namen des Genius mit Rühmen und Prunken über die Tafel gerufen. Die Büste des Genius in weißem Steine prangte unter Rosen und war jetzt von Lärmen und Gläserklirren und lautem Gewirr und Rufen umbraust. Man feierte einen Toten, und niemand ahnte, dass in einer einzigen Seele weit und breit dessen lebendige Quelle rann. Niemand sah, dass der Geist Zweie im Raume gezeichnet hatte für das Fest, die jetzt nur Sehnsucht trugen, dass er die einzige nicht verwerfen wollte, in der großen Mordnacht des Lebens ihre Stirnen gezeichnet hatte, dass, wenn sie in ihre Becher blickten, sie wie ein Blutzeichen leuchten sahen, das Schicksalszeichen, das Zeichen des Lebens. Die Mienen des in sich Gesunkenen waren zernagt. Auch der leuchtenden jungen Jüdin hohe, süße Züge waren bleich geworden und voll Trauer. Die stillen Blicke schmerzten, die in Glanz sahen und den Genius der Freude vergeblich suchten. Die Blicke aus brennenden Augen, die sich an die Seele der Dinge saugen wollten und sie leer fanden, flatterten unruhvoll wie Schmetterlinge von üppigen Blumen, die nicht Duft und Süße haben. Es verging Stunde um Stunde. Die Luft war heiß. Unter den lusterfüllten Berauschten saß bleich das gute Gewissen und rann eine Quelle in einer entrückten Seele. Ende von Abschnitt 14.